Wow, wow, ein paar Worte. Ich rap das Ding mal one take. Wenn's was wird, pack ich's mit auf die Platte. Wenn's dir nicht gefällt, skip einfach, check das aus. Ich hab angefangen zu rappen und das nicht nur um Zeit zu schinden. Es war um Stress zu entlaufen und um Zeit zu finden für mich selbst. Es war nicht immer einfach und mein Lebensweg hat sich durch die Rapmusik erleichtert. Und meine Tracks sind heute nur das, was mich widerspiegelt. Ich gegen die Gesellschaft. Meine Probleme ist es, was ihr hört, wenn ihr meine Lieder spielt. Denn jeden Tag, wo ich im Studio stand, da war ich wie beflügelt. Und alle Freunde, die ich hatte oder habe, sind nur durch Rap gekommen. Sitze in meinem Zimmer, denke nach. Alles, was die Alten damals sagten, war für mich klar. Aber heute scheint es wahr und ich steh selbst zu meinen Taten. Ich hab viel Scheiß zu tun und bin nicht mehr frei von Pflichten. Frei von wissenlosen Machenschaften, die mich heute ficken. Ich rap nur für mein Freundeskreis und ein reines Gewissen. Denn frei sein heißt für mich ein Beat und darauf frei zu dichten. Ich mach weiter wie bisher, als hätte ich nie begonnen. Für mich hat in dieser Zeit bis jetzt nur ein Team gewonnen. Mac zudem mal eine Freundschaft fürs Leben. Auch wenn der Traum vom Rap sein nicht wahr wird, hat uns diese Sache geprägt. Uns in manchen Bereichen vielleicht auch reifer gemacht. Ich schreibe einen Satz auf und weiß, dann er wird meist zum Gesprächsthema Nummer 1 bei den Homes. Noch gelt ich als Rapper, nennt mich doch nur diesen frechen Typen. Schüler 18 Jahre, der von der Zeit mal anfing Rap zu lieben. Der seitdem an seinen Texten schrieb, zu viel Kritik von Neidern hörte. Heute gibt er einen Dreck auf sie, schau mich um. Viele Texten heute auf Beats, taggen hier und dort ein Peace, schreien Hip-Hop ist the shit. Jede Minute ihres Lebens und sie denken, sie seien dann der Mac auf dem Gebiet. Mich stört das eigentlich nicht, lass sie sein, so wie sie sind. Doch lasst auch mich sein, wie ich bin. Ich find's nur schade, dass durch Hip-Hop viele so sein wollen, wie sie eigentlich nicht sind. Und der Schein vom Ruhm, vom Geld hat sie scheinbar blind gemacht. Denkt nicht mehr über Dinge nach, die eigentlich Sinn haben, Sinn zu machen. Ich hab lang keine Musik gemacht. Ich hatte Zeit für nichts, ich nahm mir Zeit für nichts Besonderes. Ich nahm mir Zeit für mich und Entscheidungen, wie wird's ein Album oder Mixtape, sind für mich nicht mehr relevant. Ich will Tracks machen, im Studio stehen mit Dizzy Dizzet und der Krank, das ist mein Leben. Langsam fängt es an mir Spaß zu machen, jedes Wochenende in der Booth stehen, Track schreiben und recorden und diese letzten Endes dann auf Platte packen. Ey, ich scheiß auf alles, ich hab was ich brauch zum Leben. Eure peinlichen Disses bringen mich nicht dazu aufzugeben und jeder Track gibt mir ein weiteres Stück Freiheit, denn wo ein Anfang beginnt, kann ein Ende nicht weit sein, weit sein, weit sein.